Father in heaven, thank you for your word tonight. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute Abend. That we can be here in faith. Dass wir hier sein dürfen im Glauben. And that as we hear your word, und wenn wir dein Wort hören, with hearts desiring to implement it, und den Herzenswunsch haben, es einzupflanzen. Father, our prayer is that you would speak to each one of us. Dann beten wir dafür, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Personal, practical way. Auf persönliche und praktische Weise. We ask in Jesus name. Wir bitten dich das in Jesu Namen. Amen. Amen. Proverbs 13, verse 1. Sprüche 13, Vers 1. A wise son accepts his father's discipline. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. But a scoffer does not listen to rebuke. Aber ein Spötter hört nicht auf zur Rechtweisung. From the fruit of a man's mouth he enjoys good. Man kann von der Frucht seines Mundes Gutes essen. But the desire of the treacherous is violence. Aber die Begierde der Treulosen ist Gewalttat. The one who guards his mouth preserves his life. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. The one who opens wide his lips comes to ruin. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. There's a situation that I've been dealing with outside of Austria. Es gibt eine Situation, mit der ich mich herumschlage, und zwar nicht hier in Österreich, sondern draußen. Actually, I'm just aware of it. I'm not so much dealing with it. Also eigentlich bin ich mir dieser Situation nur bewusst. Ich kämpfe nicht da so mit dieser Situation. But because Situation. The person is somewhat close to me, I know of the circumstance. Aber weil eben diese Person mir in einer gewissen Art und Weise nahe steht und ich die Umstände kenne. And I've been aware of the circumstance for about 12 years now. Und diese Umstände kenne ich nun seit circa 12 Jahren. Ein Sohn has broken a relationship with his mother. Hat seine Beziehungen abgebrochen zu seiner Mutter. And the son's wife, und die Frau dieses Sohnes, refuses to allow the mother to see her two grandchildren. Und die Frau dieses Sohnes erlaubt es nicht, dass diese Mutter ihre zwei Enkelkinder sieht. The two grandchildren do not even know. They believe that the grandmother has abandoned them. Und die zwei Enkelkinder, sie glauben, dass die Großmutter sie verstoßen hat. The grandmother has never seen her only two grandchildren once in their life. Never seen them. Und diese Großmutter hat ihre zwei Enkelkinder noch niemals gesehen in ihrem Leben. Nicht einmal ein einziges Mal. Grandchildren are now teenagers. Und diese Enkelkinder sind eben nun jetzt Teenager. And they believe that grandma has no interest in them. Und sie glauben, dass eben ihre Großmutter kein Interesse an ihnen hat. Was never there for them. Und dass sie auch niemals da war für sie. And they never want to know their grandmother. Und sie wollen auch aus dem heraus niemals ihre Großmutter kennenlernen. And just recently I was talking to someone who also knows a situation from another side. Und erst vor kurzem habe ich mit jemand gesprochen, der diese Situation auch kennt von einem anderen Blickpunkt aus. And I said, I just don't understand how a son could abandon his mother like that. Und ich habe einfach gesagt, ich verstehe nicht, wie ein Sohn seine Mutter so verstoßen kann. How a daughter-in-law could forbid her mother-in-law to ever see her children even one time. Und wie es eine Schwiegertochter zulassen kann oder machen kann, dass ihre Schwiegermutter ihre Kinder niemals sehen kann. And the person said to me, there's something you don't know. Und diese Person hat zu mir gesagt, nun, da gibt es etwas, was du nicht weißt. And they said one night, und diese Person hat gesagt, eines Abends, that son brought his girlfriend home. Hat dieser Sohn seine Freundin nach Hause gebracht. And as the son went in the other room, und als dieser Sohn dann in ein anderes Zimmer ging, the mother said to the son, hat die Mutter zu diesem Sohn gesagt, don't bring your whores to my house. Bring deine Huren nicht in mein Haus. And the girl heard it. Und das Mädchen hat das gehört. And she married the son. Und sie hat dann den Sohn geheiratet. And because of that word, und wegen dieses Wortes, that grandmother has never seen her grandchildren. Hat diese Großmutter niemals ihre Enkelkinder mehr gesehen. The one who guards his mouth preserves his life. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. It was just one sentence. Das war nur ein Satz. All it was, alles was gesagt wurde, don't bring your whores to my house. Bring deine Huren nicht in mein Haus. Don't bring your whores to my house. 7 words in English. 7 Worte war das im Englischen. Bring deine Huren nicht in mein Haus. And this woman, und diese Frau, is suffering 13 years, leidet jetzt 13 Jahre bereits, and will continue, und wird auch weiterhin probably leiden, till the day of her death, vielleicht bis an ihren Todestag, for 7 words, wegen 7 Worte, but one particular word, aber ein besonderes Wort. It could have been, don't bring your girlfriend to my house. Sie hätte ja sagen können, bring nicht deine Freundinnen in mein Haus. But it wasn't. Aber das war's nicht. So actually for one word, also genau genommen wegen eines Wortes, in a 7-word sentence, in einem Satz, der 7 Worte umfasste, this grandmother has destroyed, hat diese Großmutter eben a very important part of her life, einen ganz wichtigen Teil ihres Lebens ausgelöscht. The one who guards his mouth preserves his life. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. The one who opens wide his lips comes to ruin. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Oftentimes situations arise and I try to avoid a certain circumstance. Also manches Mal kommen Situationen auf und ich versuche einfach einen bestimmten Umstand da auszusparen. Because I know particular people are going to be tempted to say something. Weil ich weiß, dass einige Leute dann versucht sind, etwas zu sagen, that they will regret the rest of their life. Was sie dann jedoch für den Rest ihres Lebens bedauern werden. And oftentimes I try to avoid a circumstance where someone will be tempted to say something. Und deshalb versuche ich oft eben einen Umstand auszusparen, wo jemand eben versucht, dieses etwas zu sagen. That will be almost irreparable. Etwas zu sagen, was beinahe dann nicht mehr zu reparieren ist. The one who guards his mouth preserves his life. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Imagine the power of a word. Stell dich einmal vor, welche Kraft in einem Wort ist. As we turn to Proverbs 18:21. Wenn wir zu Sprüchen 18:21 gehen. Death and life are in the power of the tongue. Der Tod und Leben, sie sind in der Gewalt der Zunge. When I was a young boy, als ich noch ein kleiner Bub war, we had a split in the family. Da hatten wir einen, ja, das, da zerbrach die Familie. A split, a Spaltung. Eine Spaltung. My favorite uncle was no longer visiting. Mein Lieblingsonkel kam nicht mehr länger auf Besuch. And I didn't know why. Und ich wusste gar nicht warum. I hadn't seen him in years. Ich hatte ihn jahrelang nicht gesehen mehr. And I finally asked my mom, I don't understand why uncle doesn't come and visit now anymore. Und schließlich habe ich dann gefragt, meine Mutter, warum kommt denn unser Onkel nicht mehr auf Besuch? What happened? Was ist denn passiert? Well, we were at a dinner table. Nun, wir haben da zu Abend gegessen. And your father said something. Und dein Vater hat da etwas gesagt. Just a couple of words. Es waren nur einige Worte. Enough to insult my aunt. Aber genug, um meine Tante zu beleidigen. And cause a family split for years. Und eben eine Spaltung herbeizuführen, jahrelang. Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Second part. And those who love it. Und wer sie liebt. Those who love to use it. Diejenigen, die sie zu benutzen lieben. One scholar said. Sagt einer der Schriftgelehrten. Will eat its fruit. Wird ihre Frucht essen. Whether good fruit or bad fruit, what you speak is what you're going to eat. Also, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Frucht ist, es geht darum, das, was du sprichst, das wirst du auch essen. Guarding our tongue. Also unsere Zunge behüten. Okay, 2 Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. Picking it up at verse 13 again. Nochmals zu Vers 13. But let's start with 12. Fangen wir bei Vers 12 an. So death works in us, but life to you. Da wir nun 2. Korinther 4:12. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. But. Aber. Having the same spirit of faith. Da wir denselben Geist des Glaubens haben. According to what is written, I believed, therefore I spoke. Nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Psalm 116:10. Psalm 116:10. We also believe. Wir glauben auch. How many people here believe? Raise your hand. Wie viele glauben hier? Hebt eure Hände. We also believe. Let's all say wir that. Glauben auch. Let's all say 1, 2, 3. We also believe. Yay. Okay. Therefore we also speak. Deshalb reden wir auch. Let's say it one more time. 1, 2, 3. We also believe. Therefore we also speak. Let's try it from believe first. Probieren wir es nochmal vom Glauben an. Okay, ja? One more time. 1, 2, 3. We also believe. Therefore we also speak. Knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with you. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. That is the center of our confession. Und das steht im Zentrum unseres Bekenntnisses. That's why it follows what verse 13. Deshalb folgt es dem Vers 13. Our confession, the resurrection of the dead is the center of our confession. Die Auferweckung von den Toten, das steht im Mittelpunkt unseres Bekenntnisses. Verse 15. Vers 15. For all things are for your sakes. Denn alles geschieht um euret Willen. Actually it means all things that happen to me are for your sake. Da steht eigentlich alles, was mir geschieht, das geschieht um euret Willen. And so as ministers of God, und als Diener Gottes, 2 Corinthians 3, ministers of the Spirit, 2. Korinther 3, Diener des Geistes, all things that happen to us, alles was uns geschieht, individually or together, zwar jedem Einzelnen und auch als Gemeinschaft, for the sake of someone else, ist um eines anderen willen. So oftentimes when I travel around to Russia or different places, also oft wenn ich da unterwegs bin auf Reisen in Russland oder sonst irgendwo, und wir haben Gesprächsrunden, I realize why all these things happened. Da wird mir klar, warum all diese Dinge passieren. Because we acquire wisdom. Weil wir einfach an Weisheit und Weisheit erwerben. Death had worked in. Tod hat dies hineingewirkt. Maybe for a year or two. Vielleicht für ein oder zwei Jahre oder fünf Jahre oder zehn. Or you're sharing 26 years of your life with a rap. Und du hast 26 Jahre deines Lebens, dass du teilst du mit bei dieser Gesprächsrunde. And the death that worked in you is now life to someone else. Und dieser Tod, der in dir gewirkt hat, das wird nun zum Leben für jemand anderen. Everything that we go through can become a ministry. Und alles, was wir da durchmachen, kann zu einem Dienst werden. What I'm going through in my own life. Was ich in meinem eigenen Leben so durchmache. Death works in me. Der Tod wirkt in mir. And life unto others. Und wirkt Leben bei jemand anderen. God brings me in a circumstance. Gott bringt mich in eine gewisse Situation. I have to die to my own confidence. Ich muss meiner eigenen Zuversicht gegenüber sterben. It's like being thrown in a pool. Es ist wie wenn man dich hineinschmeißt irgendwo in ein Becken. I don't really know how to swim, but I'm going to learn real quick. Und ich weiß gar nicht, wie ich schwimmen soll, aber ich werde schnell lernen. And suddenly I have something to share. Und plötzlich habe ich etwas mitzuteilen. For all things that happened to me are for your sakes. Denn alles, was mir geschieht, geschieht um eures Willen. So that the grace which is spreading to more and more people. Damit die Gnade zunehme und immer mehr Leuten gegenüber zunehme. Through what? Wodurch? Through my confession. Durch mein Bekenntnis. May cause the giving of thanks to abound to the glory of God. Und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Vers 16. Okay, here we go. Therefore, deshalb, we do not lose heart. Ermatzen wir nicht. But though our outer man is decaying, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. How many people are decaying tonight? Wie viele werden nach außen hin aufgerieben heute Abend? You're sure you're decaying. So seid ihr euch sicher, dass ihr aufgerieben werdet? How many people had to use deodorant this morning? Wie viele von euch mussten ein Deodorant benutzen diesen Morgen? How many people had to take a shower yesterday? Wie viele mussten gestern eine Dusche nehmen? We are decaying. Also wir werden aufgerieben. How many people see more wrinkles this year than you did last year? Also wie viele haben mehr Falten entdeckt heuer als letztes Jahr? How many people are moving a little bit slower this year than you did 4 or 5 years ago? Und wie viele bewegen sich heuer ein bisschen langsamer als vor 4, 5 Jahren? How many people can ski not as quick anymore? Wie viele fahren nicht mehr so schnell auf den Skiern wie früher? You can definitely see it, right? Das kann man schon sehen, oder? We're slowing down. Wir werden langsamer. How many? Not you. Not yet. How many people are getting gray hair? Wie viele von den Leuten haben schon graue Haare bekommen? Okay, we finally got them. Also, okay. Jetzt haben wir was. We had one person in our midst who was not decaying. Also eine Person ist in unserer Mitte, die hat nicht abgenommen da. Therefore, do not lose heart. Deshalb verliert nicht But den Mut. Though our outer man is decaying, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, we're getting older. Also wir werden älter. And someday we're just gonna totally decay. Und eines Tages werden wir komplett zerfallen. Yet, our inner man is being renewed day by day. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Not year by year. Nicht Jahr für Jahr. Not month by month. Nicht Monat für Monat. Or week by week. Oder Woche für Woche. Day by day. Tag für Tag. Day and we're renewed. Wir werden erneuert. Do you know what the best way to be renewed is? Wisst ihr, wie es die beste Art und Weise ist, erneuert zu werden? Indem man etwas to speak the truth. Die Wahrheit ausspricht. Isn't it interesting? Someone comes for counseling. Ist es nicht interessant? Jemand kommt Seelsorge, Rat They really got to talk to you. Pardon? They really have to talk to you. Die müssen dann mit dir sprechen. They really need help. Sie brauchen wirkliche Hilfe. And all they do is talk. Aber alles, was sie machen, ist, sie sprechen. And then they say thank you for your help. Und dann sagen sie Danke für deine Hilfe. And then they leave. Und dann gehen sie wieder. There's something about that. Da ist irgendwas dran. Because the power of life and death is in the tongue. Weil die Macht zum Leben und zum Tode, die ist in der Macht der Zunge. And all I did is simply gave them an environment to speak. Und alles, was ich gemacht habe, ich habe ihnen das Umfeld geschaffen, dass sie sprechen können. And my presence und meine Gegenwart was a safeguard against them being negative. War wie ein Rettungsanker oder ein Rettungsring, damit sie nicht negativ sind. Sometimes. Manches Mal. Sometimes it's not. Manches Mal ist das nicht People so. People just dump negativity. Manches Mal schmeißen die mit Negativität Which herum. Which is bad. Das ist schlimm. There should be some kind of respect with who you, for. There should be some kind of respect regarding who you're talking to. Es sollte schon einen gewissen Respekt geben in Bezug auf die Person, der du gegenüberstehst. There should be some kind of respect. Macht das nicht Sinn? Es sollte also Respekt geben. When you're talking to certain people. Wenn du mit gewissen right? Leuten sprichst, nicht wahr? But some people don't have that. Aber manche Leute haben das nicht. But for certain people. Aber für gewisse Leute. Who recognize that? Die das anerkennen. As they speak carefully. Eben weil sie dadurch sorgfältiger sprechen, achtsamer, dann sprechen sie auch Worte des Lebens für and sich selbst. Und sie sagen, danke für deine Hilfe und du hast eigentlich nichts anderes gemacht, als ihnen zugehört. They just got renewed. Sie wurden dadurch erneuert. And I say to people, und ich sage dann Leuten, Why don't you just tell God what you just told me? Warum sagst du nicht Gott, was du jetzt gerade mir erzählt That's hast? That's your solution. Das ist die Lösung. Tell God, erzähl Gott, here's a recording of what you just said. Da ist die Aufnahme von dem, was du gerade gesagt hast. No, Nein. But try to remember what you said and go on your knees and tell God the same thing. Na, versuch einfach dir bewusst zu werden, was du ja gerade gesagt hast. Geh auf die Knie und sag Gott genau das Gleiche. Pastor, you know I love God. Pastor, du weißt, ich liebe Gott. I don't know where he is. I want to serve him with all my heart. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich möchte ihm aber vom ganzen Herzen dienen. I just want to pour my heart to him. Ich möchte mein Herz ausschütten vor ihm. Just want to tell him how thankful I am. Ich möchte ihm einfach sagen, wie dankbar ich bin. All you got to do is just look upward and keep talking to me. Alles was du tun musst, ist heb deinen Blick nach oben und sprich weiter. Being renewed. Also erneuert werden. Comes a big part of it is my confession. Und ein Großteil davon ist es mein Bekenntnis. Now here's the basis, verse 17. Nun die Basis dazu, Vers 17. For the momentary light affliction. Denn das schnell vorübergehende Leichte. For the momentary light affliction. Denn das schnell vorübergehende Leichte. What is your affliction? Welche, also unsere Bedrängnis. Any affliction that is on earth is momentary and light. Also welche Bedrängnis habt ihr? Jede Bedrängnis, die ihr auf Erden habt, ist Unless, vorübergehend und leicht. Of course you're being tortured to death in some prison camps. Außer natürlich, du hast irgendwo wirkliche Todesqualen zu erleiden But in einem then, Gefängnis it's still oder so. Momentary, Aber selbst dann, es ist vorübergehend. And in comparison to eternal damnation, it's very light. Und im Vergleich zu einer ewigen Verdammnis ist es sehr leicht. There's nothing that can compare to eternal damnation. Nichts lässt sich mit einer ewigen Verdammnis vergleichen. Revelation chapter 20, starting with verse 11. Offenbarung 20, beim Vers 11 beginnend. We have the white throne judgment. Da ist die Rede vom weißen Throngericht. Right? And they were thrown into the lake of fire. Sie wurden in den Feuersee geworfen. There's nothing on earth that I can go through that compares with that. Nichts auf Erden kann ich hier durchmachen, das sich mit dem vergleichen no lässt. No marriage, keine Ehe. No child, kein Kind. No boss, kein Chef. No personal hang-up. Auch kein Durchhänger, kein persönlicher. No mother-in-law. Keine Schwiegermutter or son-in-law, oder Schwiegersohn or daughter-in-law, oder Schwiegertochter or political situation, oder eine politische Situation. If you could look into the lake of fire, wenn du in diesen Feuersee blicken könntest, just look, nur hineinblicken, we would know that any circumstance we face on planet Earth, dass jeder Umstand, den wir hier auf der Erde gegenüberstehen, is light, dass das leicht ist. We don't face too much. Wir sehen uns nicht allzu viel Dinge and gegenüber. It's momentary. Und es ist vorübergehend. I mean, unless you're Adam or a Methuselah or somebody. Entweder you know, ja, außer du bist Adam oder Methuselah. You know, like if Enoch had a toothache, that was a long toothache, right? Also wenn der Enoch zum Beispiel jetzt Zahnschmerzen hätte, ja, das wäre ziemlich lange Zahnschmerzen. 300-year toothache, you know? 300 Jahre lang Zahnschmerzen. Well, 365. How about Methuselah, right? Oder der Methuselah. Methuselah has a bad knee or something, right? 900 and something years. Knieprobleme, 900 irgendwas. Like that's a bummer, right? Like, das wäre wirklich eine große Sache. It's like, okay, but it's momentary. Aber es ist vorübergehend. Even that was momentary. Auch das war vorübergehend. To compare with, you have this number in German, zillions of years. Im Vergleich zu all diesen ja, Trillionen von Jahren. All right, you have billions, right? We have also zillions. And then you have trillions. Also wir haben die Millionen, die Milliarden. What comes und after dann the trillions? Die Billionen. What is that? Saying thousand to milliarden or something. Right? But anyway, what is my life of 70 years? Also was zählt mein Leben von 70 Jahren? Plus maybe 15 more. Vielleicht noch zusätzliche 15 Jahre. In comparison to trillions of years. Im Vergleich zu zig Milliarden von Jahren. Times trillions of years. Und zwar wirklich Milliarden und Milliarden und Milliarden. Nothing. It's nothing. It's a very momentary thing. Es ist eine ganz kurze zeitige Sache. I just got a car about 7 years ago. The blue car I got. Remember the blue car? Also, könnt ihr euch noch erinnern an das blaue Auto, das ich hatte vor 7 Jahren? And I went to Slovakia with it, and I pulled into a store. Und ich bin dann noch in die Slowakei gefahren, bin bei einem Geschäft stehen geblieben. And I'm sitting in my car eating something. Und ich sitze im Auto und esse and etwas. And there's a truck next to me. Und da steht ein Lastwagen neben and these mir. And two guys drinking beers. Get into the guy opens the truck door. Da sind zwei Männer drinnen, sie trinken Bier und der eine öffnet die Tür. The door goes over the hood of my car. Und diese Tür genau über mein Auto. That was no problem. Das war kein Problem. Until he sat in the truck. Also außer dann, als er gesagt hat im Lastwagen. And then the car door went down about an inch. Und also die Autotür hat sich dann ein wenig gesenkt. And then he pulls the door. Und dann hat er diese Tür wieder zugemacht. And he scratches the hood of my new car. Und hat mein neues Auto da total zerkratzt am Dach. And the words that came out of my mouth. Die Worte, die aus meinem Mund kamen. Were just two. Es waren nur zwei. I won't tell you what they were. I'll just tell you what they were separately. Also ich werde euch nicht sagen, welche Worte. Ich sage euch. One was stupid. Sagst du euch getrennt? Und zwar, das eine war dumm oder? One was drunk. Das andere war ja betrunken. And I just got so mad. Aber ich wurde so zornig. I said, you stupid! Du Dummer! You just scratched my car! Du hast gerade mein Auto zerkratzt. Right across the hood. Gleich da übers ganze Dach. That was before I got renewed. Das war, bevor ich dann erneuert wurde. Who cares? Ich habe dann gedacht, was soll's? In 20 years, this car, 10 years, in 5 years, this car, or 10, it's going to be in the junkyard anyway. Also das Auto wird in 10 Jahren sowieso beim Schrott sein. And this is the point. Und darum geht's. We have momentary light afflictions. Wir haben schnell vorübergehende leichte Bedrängnis. Even if I'm blind. Sogar wenn ich blind bin. It's momentary. Das ist vorübergehend. We're talking in light of eternity. Wir sprechen im Lichte der Ewigkeit. Talking in light of separation from God, it's very light. Gesehen im Lichte der Trennung von Gott ist das ein sehr leichtes. All that Christ has saved us from. All das, wovor uns Christus errettet hat. And allowed us to still go through. Und er erlaubt uns dennoch noch durch it's viele light. Dinge durchzugehen. All it's das ist leicht. For momentary light affliction so schnell vorübergehend leicht. Is producing for us diese Bedrängnis bewirkt in uns an eternal weight of glory far beyond all comparison. Ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Why? Because it's forcing me, weil das zwingt mich, to live by faith, im Glauben zu leben, or in bitterness, oder in Bitterkeit. But if I'm living by faith, aber wenn ich vom Glauben her lebe, in the midst of this world, in der Mitte dieser Welt, and I'm receiving the word and I'm believing and speaking, und ich empfange das Wort und ich glaube daran und ich spreche es aus. What I'm speaking forth, was ich ausspreche, is producing for me this unbelievable weight of glory in heaven. Das erzeugt für mich diese unglaubliche Herrlichkeit im Himmel. An eternal weight of glory. Eine ewige unsichtbare Herrlichkeit. Far beyond all comparison. Mit nichts zu vergleichen. This is unbelievable. Das ist unglaublich. Standing before the Lord Jesus. Vor dem Herrn Jesus zu stehen. And then he says. Und dann sagt er. Because of that circumstance there. Wegen dieses Umstandes da. The one that's gone forever. Das was jetzt eben für alle Zeit weg ist. Because you walked by faith. Weil du im Glauben da gewandelt bist. And you made a good confession. Weil du ein gutes Bekenntnis hattest. This is yours. Deshalb gehört jetzt all das dir. Open door number two. Öffne die Tür Nummer 2. That's yours. Das gehört dir. Wow! Beyond all comparison. Mit nichts zu vergleichen. Lord, I don't understand. Herr, ich verstehe das nicht. I mean, my circumstance wasn't actually that bad. Also meine Umstände waren eigentlich nicht so schlimm. Right, it was momentary and light. Ja, genau, es war einfach kurzzeitig und right, right. Ja, richtig. But look what I'm giving you. Aber schau mal, was ich dir gebe. It's eternal. Das ist ewig. It's not momentary. Es ist nicht nur kurzzeitig. This is yours. Das gehört dir. For eternity. Für alle Ewigkeit. And it's not light either. Und das ist nicht leicht. This is heavy duty glory. Das ist ganz eine schwere, große Herrlichkeit. Eternal weight of glory. Ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. A momentary light affliction. Eine schnell vorübergehende, leichte Bedrängnis. An eternal weight of glory. Und ewige schwere Verse 18 and we'll close. Vers 18, dann wollen wir abschließen. While we look not at the things that are seen, da wir nicht das Sichtbare anschauen, but at the things that are not seen, sondern das Unsichtbare. For the things that are seen are temporal, denn das Sichtbare ist zeitlich. And the things which are not seen are eternal. Das Unsichtbare aber ewig. Colossians 3:1. Kolosser 3:1. Set your affections on the things above. Richtet eure Bestrebungen auf das, was droben ist. What are the things above? Nun, was ist da oben? Well, we can put it like this. Nun, wir könnten so sagen. 1 John 2:15. 1. Johannes 2:15. Love not the world. Liebt, habt die Welt nicht lieb. Neither the things in the world. Noch die Dinge in der Welt. If anyone loves the world, weil wenn jemand die Welt lieb hat, the love of the Father is not in them. Ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. And those things of the world. Und diese Dinge der Welt, lust of the eyes, nämlich die Augenlust, lust of the flesh, die Fleischeslust, the pride of life, und der Stolz im Leben. Right? To be, zu sein, to have, zu haben, and to feel, und zu fühlen. And the Lord said, put your treasures in heaven. Und der Herr sagt, sammelt euch die Schätze im Himmel. Matthew 6:21. Matthäus 6:19. Put your treasures in heaven where they won't rust. Schaut, dass ihr euch die Schätze im Himmel sammelt. Dort werden sie nicht rosten. No one will steal them. Und niemand wird sie stehlen. Some of the things about what heaven is, let's say this. Some of the things, einige der Dinge, that we look at, auf die wir jetzt blicken, are the things that we will have there. Das sind Dinge, die wir dort haben the werden. Things that we will experience there. Dinge, die wir dort erfahren werden. The things or the people we will be there. Und auch Menschen, mit denen wir dort zusammen sein werden. If you just think in terms of those three categories, wenn du einfach in diesen drei Kategorien denkst, just the people I'm gonna meet, einfach die Leute, mit denen du dich dort treffen just wirst, what I'm going to see, was ich dort sehen werde, let alone what I experience, gar nicht zu reden von dem, was ich dort erleben werde, unspeakable joy, unaussprechliche Freude, right? 1. Petrus 1, Erster Petrus 1, unspeakable, unaussprechbar, like, wow, just want to explode with joy. Einfach man explodiert fast vor Freude. 2 Corinthians 12, I'm seeing glory that you can't put into words. 2. Korinther 12, ich habe Herrlichkeit erblickt, das kannst du nicht just in Worte fassen. Our experience, what I'm gonna feel. Einfach was wir dort erfahren werden, das, right? Was wir let fühlen alone werden. What I'm gonna be. Noch gar nicht zu reden von dem, was ich sein werde. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Schaut mal, die Liebe, die uns der Vater erwiesen hat. That we should be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes genannt werden. And it does not yet appear what we shall be like. Und es erscheint jetzt noch gar nicht, was wir einmal sein werden. So by faith, also im Glauben, we're looking to the unseen. Schauen wir auf das Unsichtbare. And with this as a basis, und das als Grundlage, verse 14, Vers 14, starting with the resurrection, das fängt an mit der Auferstehung. I mean, this whole thing's going to start with a hoop-de-doo ride. Das ist einfach ein unglaublicher Aufstieg. Like especially if the Lord comes. Ganz besonders wenn der Herr kommt. All this stuff happening in the world. All das, was sich da abspielt. Like the rapture of the church. Die Zerrückung der Gemeinde. Twinkling of an eye kind of stuff, right? Ein kurzer Augenzwinkern wird das geschehen. Meeting the Lord in the air. Weg und wir treffen den Herrn in der Luft. And then the Lord turning around and taking us to heaven, like der Herr wendet wow! sich uns zu und er wird uns in den Himmel führen. And there we go, just like our minds, da sind wir unterwegs. Being blown. In unserem Verstand, wir werden einfach, das wird unseren Verstand sprengen. Wow, unbelievable. Wow. And there we go. And he's escorting us into the presence of his Father. Er wird uns eskortieren in die Gegenwart seines Vaters. Innumerable amount of angels around us. Unzählige Engel um uns herum. And we're being, our minds is wir werden uns denken, in unserem Verstand. Wow. Just what we're experiencing. Einfach was wir da erfahren werden. And then what we possess. Und das was wir haben werden. This is your mansion. Da ist dein Zuhause. John 14, I told you. Johannes 14, ich habe es euch gesagt. I'm coming for you and I've prepared a place. Ich komme wieder und ich bereite einen Platz vor. And your place is right down this street in New Jerusalem. Dein Platz da ist da mitten in Jerusalem. Is it really, Lord? Ist das wirklich so, Herr? My house is down this street. Mein Haus ist da auf dieser Straße. Livgasse. Okay. Livgasse. Okay. Here I go. Down the street. Da hinunter die Straße. Let me see, Lord. Lass mich das sehen, Herr. I'll recognize it when I see it. Ah, ich werde es erkennen, wenn ich es sehe. Aha. This is it. Das ist es. Das. This is it. Das ist es. It's all about me. Da geht's um mich. I love it. Ah, das everything mag in my heart is here. Alles, was ich in meinem Herzen so trage, this das ist my da. House. Da ist mein right? Haus. Richtig? Not? Richtig? Nicht wahr? It's your wife's house. Oh, das okay. Haus deiner it's Frau. Mary's house. Oh, there's mine. Wow. Da ist meines. The things that we will possess. Die Dinge, die wir mal besitzen and werden. And then the things that we will be. Und dann, was wir sein werden. Reigning in authority. Wir werden regieren in Autorität sein. And ushered into all of it through the resurrection. Und begleitet das Ganze in die Auferstehung. All the believers of history are waiting for us. Und alle Gläubigen in der Geschichte, sie warten auf uns. That's on 2 Corinthians 5. That's the next chapter. Das ist dann das nächste Kapitel, 2. Korinther 5. We'll just read one verse. Einen Vers möchte ich nur davor vorlesen. For we know, denn wir wissen, that if the earthly tent, which is our house, is torn down, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, we have a building from God. Wir einen Bau von Gott haben. A house not made with hands. Ein nicht mit Händen gemachtes, eternal in the heavens. Haus in den Himmeln. For indeed in this house we groan. Denn in diesem freilich seufzen wir. This body, this decaying body. In diesem Leib, der vergeht. Had Ischias the other day. Unlängst hatte ich Ischias Probleme. I was working on my apartment with these machines. In meiner Wohnung gearbeitet mit diesen Maschinen. Up and down and on ladder. Got home and I dann thought, bin ich nach Hause gekommen. I said, I called my wife. I said, put the water on. I'm coming home. Fill the tub up, please. Ich habe meine Frau angerufen und gesagt, bitte dreh das Wasser auf. Ich komme nach Hause. Get the vitamin B on the counter. Und bitte die Vitamin B-Tabletten leg raus. I'm coming home and I'm groaning. Ich komme raus und mir geht's schlecht. Ich stöhne. I came up the stairs. Ich kam rauf die Stufen. Right in the bathtub. Gleich ins Badezimmer. Ah, groaning. Stöhnen. Groaning. Stöhnen. For indeed in this house we groan. Ja, wirklich, in diesem Haus da stöhnen but wir. There's seufzen there's another kind of groaning. Aber es gibt noch eine andere Art des there's Seufzens. A groaning to be in our new body. Auch ein Seufzen oder Stöhnen longing im neuen Leib. To be clothed with our dwelling from heaven. Mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Danach sehnen wir uns. Verse 3. Und wir wollen mit Vers 3 abschließen. Inasmuch as we, having put it on, will not be found naked. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Just close with that. Mit dem wollen wir abschließen. The saints that have gone ahead. Der gleiche Gedanke. Now the saints, the Heilige, die Heiligen. Die schon vorbei sind. Die schon da. Die Heiligen, die also schon vor uns gegangen sind. Die schon jenseits sind. Die schon im Jenseits sind. Auf der anderen Seite. Der große Donau, right? Herr Palm, Toru, Karen, all these people on the other side. All diese Menschen, die bereits auf der anderen Seite sind. They don't have their bodies yet. Sie haben ihre Leiber noch nicht. Spirit bodies. Das sind bloß Geistleiber. And they're in God's presence just waiting. Und sie warten in der Gegenwart Gottes. They're all waiting for the Lord to descend. Sie warten alle auf den Herrn, dass er hinabgeht. Because God wants to do it all at once. Weil Gott möchte das alles auf einmal machen. It's going to be a gigantic celebration in the sky. Es wird eine wunderbare Feier sein im Himmel. This could happen tonight. Das könnte heute Abend oder morgen geschehen. The whole point of this message is, und worum es in dieser Botschaft geht, there are certain things that just don't matter. Es gibt gewisse Dinge, die einfach nicht zählen. And I have to discern them. Und das muss ich unterscheiden können. Like St. Augustine said, so wie der Augustinus das gesagt hat. Lord, help me change the things I can change. Herr, hilf mir, diese Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Help me accept the things I can't. Und hilf mir, die anzunehmen, die ich nicht ändern kann. And the wisdom to know the difference. Und dann gib mir die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. There's just certain things that really don't matter. Es gibt einfach wirklich Dinge, die überhaupt nicht zählen. I mean, we want to do the best we can. Ich meine, ja, wir wollen das Beste liefern, was wir können. But when we're suddenly under pressure, aber wenn wir da plötzlich unter Druck stehen, how much of that pressure can I release? Wie viel von diesem Druck kann ich wegnehmen? So that it doesn't turn into a negative confession. So dass das nicht in eine negative Bekenntnisse, by just looking to the unseen. Indem ich einfach auf das Unsichtbare blicke. And when I look to the unseen, my confession begins. Und wenn ich auf das Unsichtbare blicke, dann beginnt mein Bekenntnis. How many times I just thought, this isn't going to matter in 100 years. Wie oft habe ich mich schon, habe ich zu mir schon gesagt, das zählt überhaupt nicht in 100 Jahren. What do I really care for? Warum like, why sorgt is mich it das upsetting jetzt? Me? Warum regt mich das why auf? Am I taking it personal? Warum nehme ich das persönlich? It's not going to matter. Das wird einfach keine Rolle spielen. So I'm going to keep believing and confessing. Das heißt, ich fahre fort, indem ich meine Bekenntnisse habe und glaube. And I'm going to guard my mouth. Und ich werde mir meine Zunge hüten, to protect myself from destroying my life. Um mich selbst zu beschützen und zu bewahren vor der Zerstörung meines Lebens. It takes one sentence. Es braucht nicht viel. Ein Satz reicht. It takes one word. Ein Wort reicht. To destroy a friendship. Eine Freundschaft zu zerstören. Sometimes. Manches Mal. So, our confession begins as we look to the unseen. Also unser Bekenntnis beginnt da, wo wir auf das Unsichtbare blicken. Watch, guard your mouth. Hüte deine Zunge. Don't curse about things. So flucht nicht in Bezug auf gewisse Dinge. Don't get angry about things. Just say, werde doch nicht wütend. Doesn't really matter. Werdet nicht wütend in Bezug auf gewisse Dinge. Es sagt einfach, das macht nichts, das zählt nicht. Soon I'll be flying through the sky. Bald werde ich durch den Himmel fliegen. On my eternal snowboard. Auf meinem ewigen Snowboard. Just like, wow. Incredible. Okay, so with that, let's pray. Also beten wir mit diesen Gedanken. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to thank you tonight. Wir wollen dir heute Abend Dank sagen. For all that you're giving us. Für alles, was du uns gibst. No eye has seen. Kein Auge hat das gesehen, kein Ohr noch gehört. Niemand ist das noch in den Sinn gekommen. All das, was du vorbereitet hast, für diejenigen, die dich lieben. Wir lieben dich heute Abend, weil du ein Gott der Barmherzigkeit bist. Wir lieben deine Barmherzigkeit, deine Gnade und deine Treue. Who could not love you, Lord? Wer könnte dich nicht lieb haben, Herr? Du musst halb crazy. Das muss ein halb Verrückter sein. Or maybe fully crazy. Oder jemand, der ganz verrückt ist. Thank you for who you are, Lord. Danke für das, wer du bist, and ja. Use this message in our lives. Verwende diese Botschaft in unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.